Hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und mit mir ist hier wieder mein Co-Moderator Dirk Arendt. Hallo Dirk, grüß dich. Hallo und ich glaube, wir müssen zum ersten Mal guten Morgen sagen, oder? Eigentlich schon, aber wer das hört, dann hört es vielleicht auch nachts. Schwierig. Aber trotzdem, guten Morgen. Guten Morgen dir und guten Morgen an all die anderen Freiwilligen, die sich Samstag früh mit E-Government beschäftigen. Genau, E-Government ist eine never-ending story. Also, wir wollen heute über CDOs sprechen und dazu haben wir uns bundesweit Leute eingeladen. Also, wir sind heute tatsächlich bundesweit verteilt. Und dann fangen wir gleich mal an. Wir haben heute die KGST zum Beispiel zu Gast. Und wir beginnen mal mit dem Marc. Hallo Marc. Hi in die Runde und guten Morgen. Wundervoll. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Marc Groß, bin in der KGST beschäftigt, leite dort einen Programmbereich, der sich mit Organisationsmanagement und Informationsmanagement beschäftigt und wir decken eine ganze Spannbreite an Themen ab, von ganz den Basics, Kosten eines Arbeitsplatzes, Stellenbewertung bis hin zu Strategieentwicklung im Kontext von des Digitalen. Und in dem Kontext sprechen wir auch heute auch über den CDO, da freue ich mich sehr drüber. Ja, wunderbar, vielen Dank und herzlich willkommen und dann machen wir gleich weiter mit deiner Kollegin Annika. Hallo Annika. Ja, hallo und guten Morgen in die Runde auch von mir. Mein Name ist Annika Krellmann. Ja, genau wie Marc bin ich seit 2015 in der KGST und beschäftige mich da mit Themen rund um die Digitalisierung, E-Government, Smart City, digitale Souveränität und seit 2015 auch intensiv mit der Rolle der oder des CDO. Wir haben da eine unglaubliche Geschichte erlebt, was in den letzten gut 5 Jahren passiert ist. Insofern freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen. Genau, und dann herzlich willkommen und dann haben wir noch den Oliver hier. Hallo Oliver, grüß dich. Ja, guten Morgen. Ich bin der Oliver Merx. Ich bin Herausgeber des CDO-Kompass. Den ersten CDO-Kompass habe ich 2016 herausgegeben. Das war auch die Zeit, wo wir, Annika, uns das erste Mal über den CDO im Public Sector unterhalten haben. Ich bin hauptberuflich im Bereich eHealth in einer Versicherungsgesellschaft tätig. Ja, herzlich willkommen, wunderbar. Und wir sitzen uns, glaube ich, am nächsten von allen. Richtig, hier schneit's. Genau. Dann würde ich gerne einsteigen und wir fangen als allererstes mal an mit der KGST. Was ist denn überhaupt die KGST? Ja, ich steige einfach mal ein. Die KGST ist eine gute Frage, ne? Es ist immer sehr kryptisch. KGST, also KGST steht für kommunale Gemeinschaftsstelle und dann kommt der Zusatz für Verwaltungsmanagement. Also wir sind eigentlich eine Institution, die von Kommunen getragen wird oder getragen wird, um das kommunale Management zu professionalisieren. Bei uns sind Kommunen Mitglied und mit unseren Kommunen, unseren Mitgliedern entwickeln wir Lösungen, Ansätze, Konzepte zu unterschiedlichen Themen, die sich insbesondere im Kontext Finanzmanagement, Personalmanagement und Informations- und Organisationsmanagement abspielen. Und also die Idee dahinter ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, dass nicht jede Kommune Dinge neu erfinden muss, sondern dass man das Know-how der Kommunen an einer Stelle bündelt, sie zusammenholt, Dinge entwickelt und die dann sozusagen in die kommunale Familie wieder hineinträgt. So beispielsweise auch das Konzept der digitalen Kommune, das digitale Ökosystem. Und in diesem Reigen auch haben wir ganz, ganz viel über die Rollen gesprochen, die wir im Kontext der Digitalisierung brauchen. Und da spielt der CDO eine besondere Rolle, mit der wir uns intensiv auseinandergesetzt haben, auch mit Kommunen intensiv darüber diskutiert haben, wie dieses Konzept aussehen kann. Annika hat es gerade schon gesagt, ist 2015 zur KGST gekommen und mit ihr sozusagen auch die Rolle des CDOs, weil wir darüber schon im Vorstellungsgespräch mit Annika diskutiert haben, wie die aussehen kann. Und das, du hast auch vorhin gesagt, Annika, es hat ja eine Historie sozusagen, eine sehr bemerkenswerte Historie seit 2015. Denn als wir damals den CDO-Begriff in die Welt oder darüber diskutiert haben, haben uns gefühlt echt viele Leute ausgelacht und nach dem Motto, das ist doch nichts für Kommunen und vor allem mit den Anglizismen können wir eh nichts anfangen. Hilfe zur Selbsthilfe klingt ja ein bisschen wie OZG, aber wir wollen ja über den CDO reden. Annika, hilf mal ganz kurz. Das D in CDO steht für? für Digital, nicht für Data, könnte man auch in die Verlegenheit kommen, aber es steht tatsächlich für Digital und wird zu Deutsch sozusagen häufig auch übersetzt mit dem Digitalisierungsverantwortlichen oder der Digitalisierungsverantwortlichen. Wir hängen aber sehr an dem Begriff des CDO, weil wir gerade im Zuge der Digitalisierung, glaube ich, immer mehr auch eine Anschlussfähigkeit brauchen und nicht immer so eigenbrötlerisch unterwegs sein sollten. Und jetzt ist Oliver ja heute hier, der auch den wunderbaren Quervergleich zu der Rolle in Wirtschaft, Public Sector und Co. ziehen kann. Und gerade diese Menschen müssen halt immer mehr zusammenarbeiten. Genau, Oliver, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen. Ja, der CDO ist natürlich trotzdem ein sehr, sagen wir mal, heterogenes Wesen. Also ich glaube es nicht, dass es den CDO oder die CDO gibt. Es gibt unheimlich viele Facetten und ich fand natürlich auch ganz toll, dass der KGST jetzt mal über die Verwaltung hinweg versucht hat, verschiedene CDO-Typen zu evaluieren und dabei auch, wenn ich das richtig weiß, fündig geworden ist. Also da gibt es dann eher die progressiven, es gibt eher die typischen Verwaltungs-CDOs, jetzt mal auf die Verwaltung gesprochen. So ähnlich ist es wohl auch in der Wirtschaft. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche CDOs, die je nach Unternehmensgröße, nach Unternehmensbranche oder auch nach, wie soll ich jetzt mal sagen, nach Digitalisierungsgrad äußerst unterschiedliche Aufgaben haben. So mein Eindruck ist tatsächlich, dass der CDO im Bereich der Verwaltung sogar noch vergleichsweise homogen ist. Der CDO, das heterogene Wesen. Ich glaube, wir haben den Titel für die Sendung schon. Annika, sag doch mal ganz kurz, was macht ihr denn, um in der KGST dieses Thema zu vernetzen, um es voranzutragen? Wir sind seit Herbst 2020, haben wir ein CDO-Netzwerk ins Leben gerufen mit rund 40 CDOs aus dem kommunalen Dachraum sozusagen. Und das ist wunderbar, weil wir merken eben, dass alle CDOs wirklich in Kommunen jeglicher Größenklasse, würde ich auch sagen. Also wir haben alles dabei, die großen Städte, aber auch kleinere Kommunen, so vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und auch was das Rollenbild angeht, ich würde die Heterogenität durchaus auch bestätigen, den gleichen Herausforderungen begegnen. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Rollenbild. Ich glaube, es könnte mich jetzt am Anfang auch interessant sein für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Wesentlichen, wir haben das jetzt nicht empirisch untersucht, aber so unsere Beobachtungen zeigen, dass wir so im Wesentlichen drei Ausprägungen haben. Einmal die Chief Digital Officer, die im Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung, OZG-Umsetzung, E-Government unterwegs sind. Einmal die im Schwerpunkt Smart City, Smart Region machen, also einen sehr, sehr starken Blick nach außen in den Konzernkommune haben, viel auch mit Externen zusammenarbeiten. Und nah dran auch die so im Kontext Wirtschaftsförderung sehr stark unterwegs sind. Gibt es natürlich immer zwischen diesen drei Ausprägungen auch sozusagen Mischverhältnisse, ne? Also tatsächlich auch welche, die beides machen und so weiter. Insofern müssen auch wir uns immer genau anschauen, welches Spektrum sozusagen decken die CDOs ab. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr vernetzt im Dachraum. Ist tatsächlich da Deutschland, Österreich und Schweiz gemeint? Oder? Also das heißt, genau, tatsächlich international im deutschsprachigen Bereich vernetzt ihr die CDOs. Das ist eigentlich für die, sagen wir mal, für eine deutsche Verwaltungsorganisation ziemlich fortschrittlich, weil bisher... Genau. Also die KGST, wir haben ja auch Mitgliedskommunen im gesamten Dachraum. Tatsächlich sind wir schwerpunktmäßig in Deutschland unterwegs. Aber die Stadt Wien ist beispielsweise dabei und dann haben wir St. Gallen und Luzern beispielsweise aus der Schweiz, also insofern sind wir da tatsächlich international unterwegs und durchaus auch gewillt, das so ein Stück weit auszubauen, weil das total spannend ist, natürlich auch wie andere Kommunen in anderen Ländern mit der Digitalisierung umgehen. Aber Marc, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Beispiele von Mitgliedern dieses Netzwerkes nennen. Annika hat gesagt, von ganz klein bis ganz groß, einfach nur, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt. Ja, wir haben, also wir gucken ja drauf, wenn wir solche Netzwerke aufbauen, generell sind die für alle zugänglich, für alle unsere Mitglieder tatsächlich. Ne? Wir müssen natürlich irgendwann schauen, dass wir eine gewisse Arbeitsfähigkeit sicherstellen und da müssen wir gucken, dass unser Netzwerk auch nicht zu groß wird. Und deshalb haben wir uns mal irgendwann gesagt, so bei 40 machen wir Schluss, 40 Leute nehmen wir rein und da gucken wir, dass da eine gute Streuung auch drin ist, dass da möglichst viele Kommunen auch vertreten sind, ne, wie beispielsweise Kreise. Wir haben den Kreis Wesel dabei. Wir haben die Stadt Landeshauptstadt München dabei. Dass wir gucken wirklich, dass wir aus allen Größenklassen wirklich Vertreter dabei haben, um einfach zu gucken, naja, wo sind denn Schnittmengen? Also von den Großen ist es mal einfach, dann haben wir München dabei, wir haben Hamburg dabei, etc. Aber zu gucken auch, wo liegen denn die Problemlagen auch in den kleinen Kommunen? Lassen Sie sich vergleichen mit denen der großen Kommunen. Ne? Man sagt ja immer, das hinkt ja so ein bisschen. Eine große Kommune und eine kleine Kommune kann man schlecht miteinander vergleichen. Aber Annika sagt es ja gerade schon, die Problemlagen, die auftauchen, sind oftmals ähnlich, sage ich einfach mal so. Ne? Ist natürlich klar, dass dann auch eine kleine Kommune oft weniger Ressourcen zur Verfügung hat, um solche Problemlagen anzugehen, als beispielsweise eine Landeshauptstadt München oder eine Stadt Essen oder Stadt Köln beispielsweise. Ne? Und diese Kommunen, egal wie groß sie sind, haben jetzt alle CDOs? Also wir haben, also Annika, wolltest du? Ist mir gleich, nee, also sag du ruhig erst. Ja, also wir haben großen Wert drauf gelegt, dass wir gesagt haben, wir vernetzen CDOs und gucken uns an, was für ein Aufgabenprofil die haben. Ne? Wir haben mit allen vorher gesprochen, wir haben so einen kleinen Ausschreibungstext gemacht für dieses Netzwerk und haben geguckt, passt es tatsächlich? Ne? Und dass wenn ich sage, wo CDO draufsteht, muss auch CDO drin sein. Da haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert, Oliver. Ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die müssen nicht CDO heißen, ne, im Titel sozusagen, sondern die heißen oftmals auch Digitalisierungsverantwortliche, wo uns ein bisschen immer die Nackenhaare sich sträuben, ist, wenn es Beauftragte sind tatsächlich. Wir sagen, dieses Beauftragte ist immer so ganz so ein merkwürdiger Begriff tatsächlich. Wir gucken schon, man muss für verantwortlich sein für Digitalisierung. Aber wie gesagt, von der Begrifflichkeit ist das egal, wie sich die Menschen schimpfen in den Kommunen. Wichtig ist uns, was drin ist und was sie verantworten. Und da haben wir gesagt, haben wir zwei Ausprägungen tatsächlich ganz stark. Annika hat vorhin drei gesagt, aber ich glaube, ganz deutlich sehen wir insbesondere zwei. Einmal den Blick auf die Verwaltungsdigitalisierung in der Rolle des CDO und was vielleicht ein Tacken schwieriger ist, ohne jetzt eine Wertung oder eine Klassifizierung reinzubringen, sind die CDOs, die in Richtung Smart City gehen, weil das Aufgabenspektrum da wirklich oder in die richtige örtliche Gemeinschaft, weil das Aufgabenspektrum da wirklich enorm groß ist. Und wie macht ihr das jetzt, dass ihr die CDOs oder Verantwortlichen miteinander verknüpft? Dank Corona aktuell natürlich vollkommen virtuell. Das hat aber super funktioniert und wir haben erlebt, dass wir eine extrem große Offenheit in diesem Gremium auch haben, wirklich auch mal andere Wege zu gehen. Also auch methodisch haben wir da schon virtuell Memory zum Kennenlernen gespielt, in Anführungsstrichen, und haben da unheimlich viel auch rauskitzeln können und gefühlt haben wir es geschafft, auch virtuell so ein kleines Kennenlernen zu ermöglichen. Das war super. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema, uns nochmal auf den Punkt zu bringen, wo CDO draufsteht, muss CDO drin sein. Wichtig ist für uns die wirklich fachbereichsübergreifende Verantwortung von Digitalisierung. Ne? Das ist ja auch sozusagen Sinn und Zweck, in Anführungsstrichen, eines CDO, die Digitalisierung aus dem Silo zu holen und nicht aus einem Silo heraus das allein zu steuern, sondern wirklich, und deshalb, dann kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zum C, wofür steht eigentlich das C im CDO, dieses Chief-Thema, haben wir als KGST ja damals auch empfohlen, den möglichst hoch in der Organisation aufzuhängen, ne? Also im Prinzip auf Ebene des Verwaltungsvorstandes, damit das überhaupt möglich ist, diesen ganzheitlichen Blick auf die Digitalisierung strategisch in die Fläche zu bringen. Das schafft man eben nicht aus einem Amt heraus, nicht so gut, ne? Und da achten wir schon so ein Stück weit drauf, dass die CDOs genau dieses Mandat in Anführungsstrichen haben. Wo ist er dann am besten angesiedelt? Als Stabsstelle oder? Wir wissen natürlich, dass Stabsstellen immer nicht in allen Verwaltungen sonderlich erwünscht sind. Tatsächlich ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, der ist eine Stabsstelle, beispielsweise direkt beim Hauptverwaltungsbeamten, also bei der Landrätin, Landrat, Oberbürgermeisterin, oder zumindest wirklich im konkreten Steuerungsumfeld, ne? Also recht weit oben in der Hierarchie, beispielsweise dann im Büro des Bürgermeisters, Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, wie auch immer. Das sind natürlich auch so organisatorische, ich will jetzt nicht sagen Krücken, Möglichkeiten, die man hat, wenn man sagt, Stab Stellen führen bei uns kulturell vielleicht auch irgendwie nicht zur Akzeptanz. Wichtig ist, dass dieserjenige oder diesejenige auch Zugang hat zum Verwaltungsvorstand, also im unmittelbaren Austausch mit allen Dezernentinnen, Dezernenten steht und sich so auch ein gutes und umfängliches Bild machen kann von der Digitalisierung in der gesamten Verwaltung beziehungsweise Kommune. Ja, ich wollte nur so ein paar statistische Anekdoten vielleicht auch mal beifügen. Also interessant ist ja die Frage, Annika, die ihr beide Marc gerade aufgeworfen habt, nur wo CDO draufsteht, ist auch CDO drin. Es gibt hier regional starke Unterschiede. Also es ist zum Beispiel so, dass in den neuen Bundesländern der Begriff CDO kaum verwendet wird. Das heißt also, auch hier ist der Anglizismus offensichtlich eines der Probleme. Der Begriff CDO wurde zum Beispiel sehr früh in der Schweiz aufgegriffen, auch in der Verwaltung. Er wurde sehr früh in den nordischen Bundesländern aufgegriffen. Gerade ist ja auch so eine, ich sag's mal fast, CDO-Epidemie ausgebrochen in bestimmten Bundesländern. Und interessant fand ich auch, dass Nordrhein-Westfalen das Land gewesen ist, das in meinem letzten CDO-Kompass die höchste Verwaltungs-CDO-Dichte überhaupt gehabt hat. Also man merkt hier, dass diese regionalen Unterschiede sehr wichtig sind im Hinblick auf das Wording. Ich traue mich. Ich würde es nochmal ergänzen, was Annika gerade sagte. Sie hat beschrieben, relativ nah am Bürgermeister, am Oberbürgermeister, Landrat etc., weil man da gucken muss, die sitzen natürlich in einer Position, wo sie auch aus dem Ressort hinaus Entscheidungen treffen können. Ne? Das Problem, also das ist ja unsere Idealvorstellung, ne? Aber ich glaube, man muss immer wirklich örtlich spezifisch gucken, wo passt es am besten hin. Also ich habe gerade so ein bisschen die Stadt Münster im Blick. Ich glaube, Münster hat ihren CDO, der auch, glaube ich, gar nicht CDO heißt, sondern Chief Innovation Officer sozusagen, aber schon die Aufgaben eines CDOs inne hat, tatsächlich mit Blick auf unsere Beschreibung, da sitzt er, glaube ich, tatsächlich im Bereich Bauen, ne? weil der Schwerpunkt ganz, ganz stark auf das Thema Stadtentwicklung abzielt. Ne? Also ich glaube, man muss da gucken, wie sind die örtlichen Begebenheiten und wo entfacht diese Rolle, die man da installiert, wirklich am meisten Wirkung. Ne? Sehr schön. Oliver, hilf mir noch mal ganz kurz. Es gibt Menschen, die fahren in ihrer Freizeit Fahrrad, andere, ihr habt den Schnee eben bei euch erwähnt, gehen Skifahren. Du machst in deiner Freizeit einen CDO-Kompass. Warum und wie kommt man dazu? Das ist 2016 entstanden. Ich habe einen schon volljährigen Sohn, der ist über 30, ist Bereichsleiter bei einer großen IT-Firma und wir hatten uns damals schon überlegt und haben überlegt, sagen wir mal, dieser neue Begriff CDO, wie entsteht das jetzt eigentlich? Das war ja, wie gesagt, vor 4-5 Jahren und wir haben einfach mal statistisch gesucht und haben einfach mal in LinkedIn, Xing und sonst irgendwas nachgeguckt, einfach nur mal zu gucken, was passiert denn da so, und dann entstanden so die ersten Muster, wo wir das Gefühl hatten, okay, das war damals eine Zeit, in der der Begriff relativ jung gewesen ist und wo sehr, sehr viele CDO-Experimente gemacht wurden, und ich sag auch mal, eins der Ergebnisse dieser zweiten Studie ist, dass viele von den CDOs, die in der ersten Studie mit dabei gewesen sind, in der zweiten schon nicht mehr existiert haben. Das heißt also, es ist also neben dem CDO-Wachstum auch ein CDO-Sterben festzustellen. Und ich sag's mal so, ich bin jemand und mein Sohn auch, der sich einfach so für Fakten, möchte ich es jetzt mal nennen, oder statistische Zahlen interessiert. Und denen sind wir einfach nachgegangen und die Ergebnisse fanden wir mitteilenswert und die sind ja auch damals sehr gut von der Presse aufgenommen worden, und weil einfach zu wenig statistisches Material da gewesen ist. Was mich interessiert, weil du sagtest, die in der ersten Runde dabei waren, waren in der zweiten Runde nicht mehr dabei, sozusagen. Das hört sich ganz stark nach Digitalisierungsverschleiß an, sozusagen. Ne? Die Frage ist, fordert die Digitalisierung ihre Opfer tatsächlich? Ne? Und, Gott, Marc, wenn wir reden hier in Metaphern, dann müssen wir echt vorsichtig sein. Das wird wieder mal aufgenommen. Ja, ja, aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, tatsächlich. Was hängt eigentlich an so einem CDO dran und kann das eine Person eigentlich alles stemmen, was wir von ihr erwarten? Weil Oliver hat es ja auf den Punkt gebracht, die waren nicht mehr da, irgendwas muss ja da passiert sein. Und gleich. Die waren fertig mit ihrer Strategie, Marc. Die waren fertig mit ihrer Strategie, ja, ja, die waren fertig mit der Digitalisierung, ne? Sie haben sich ja quasi selbst abgeschafft. Nee, und die spannende Frage ist ja, also wirklich, woher kommt das sozusagen? Was kann man eigentlich so ein CDO aufbürgen und was kann man eigentlich dagegen tun? Ähnliches erkennen wir auch in den Kommunen tatsächlich. Also die, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben echt einen vollen Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da steckt auch viel intrinsische Motivation drin, um sowas zu tun. Ne? Du hast gerade vorhin vermutet, die haben sich selbst abgeschafft eventuell. Kann sich denn ein CDO überhaupt selbst abschaffen? Oder ist das Thema Digitalisierung ein Thema, was uns eigentlich jetzt für immer begleitet. Annika? Wir haben genau diese Frage mal diskutiert. Wir haben tatsächlich mal mit einer ganzen Reihe von Expertinnen, Experten im Kontext IT, Digitalisierung, Management diskutiert. Muss sich der CDO nicht eigentlich so arbeiten, dass er sich irgendwann selbst abgeschafft hat, weil jeder Digitalisierung mitdenkt, ne? Weil es von der Spitze, also vom Hauptverwaltungsbeamten wirklich bis hin zur letzten Mitarbeiterin, zum letzten Mitarbeiter mitgedacht wird. Natürlich wäre das irgendwo die Idealvorstellung. Ich glaube aber, dass wir diese Rolle, selbst wenn wir das alle internalisiert haben, und das wird, glaube ich, noch ewig dauern, das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten, dass wir die weiterhin brauchen werden, weil sich ja herausstellt, dass die Digitalisierung kann man nicht immer steuern, wenn wir jetzt an dieses Ökosystem denken, also Verwaltung, Konzern, Kommune und örtliche Gemeinschaft, da passiert natürlich auch ganz viel, was die Kommune nicht selbst steuern kann, also das ist auch ein großes Learning aktuell, so ein bisschen auch mal die Fäden bewusst aus der Hand zu geben und nur zu koordinieren und dabei zu sein und alles im Blick zu haben und ein Netzwerk zu spinnen, aber das wird ja so bleiben. Also ich glaube, es braucht so einen Kristallisierungspunkt, der oder die nicht immer nur steuert, die aber da ist, die Ermöglicherin ist, auch für ganz viel, was in der Kommune passiert. Und ich glaube, das wird so bleiben, auch wenn wir es hoffentlich schaffen und wenn die der CDO es schafft, Digitalisierung mehr in die Köpfe zu kriegen. Also ist das eine interessante Frage. Ich glaube, das Rollenbild wird sich noch ganz stark wandeln, auch im Laufe der Zeit, aber nicht zwangsläufig, dass die CDOs sich abschaffen werden, sozusagen. Aber das Thema, was Oliver angesprochen hat, und Oliver, ich weiß, wir haben es ja bei uns im Innozirkel auch schon diskutiert, warum haben wir da so eine Dynamik drin, warum verschwinden einige CDOs auch wieder, finde ich total spannend. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze, ob das jetzt die Zerriebenheit in der Rolle ist, die wirklich nicht einfach ist und die wir auch oftmals so nicht kennen in der Verwaltung oder noch nicht kennengelernt haben, genauso wie natürlich, dass das auch super Menschen sind. Die haben ein tolles Netzwerk, die haben eine große Expertise im Bereich Digitalisierung, die kennen die Herausforderungen unserer heutigen Zeit, die sind natürlich auch gefragt am Markt, also auch über die Kommunen hinaus, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Oliver, du wolltest gerade noch was sagen. Ich würde gerne zwei Sachen noch kurz anmerken. Also das eine wird es den CTO bald nicht mehr geben. Dazu würde ich erstmal grundsätzlich die Innovationsgeschwindigkeit der Digitalisierung als Maßstab nehmen. Also da, wo die Digitalisierung haust, da ist in einer solchen Geschwindigkeit immer wieder was Neues, dass das Prinzip digitaler Innovation und die Frage, wie integriere ich digitale Innovation in eine bestehende Infrastruktur, das ist eine Never-Ending-Story. Die wird eher zunehmen an Geschwindigkeit und die Relevanz, als dass sie abnehmen wird. Eine zweite Sache, Annika, die Frage, die du gerade gestellt hast, was ist so der Grund für das Sterben des CDOs der ersten Welle? Ich glaube, es gibt mindestens einen Grund. Also die erste Sache ist, dass der CDO bei vielen Unternehmen vor allem am Anfang eine Art Brosche gewesen ist, die man sich ans Hemd geheftet hat, wo man gesagt hat, wir haben jetzt auch einen. Also es gab so gerade bei ganz großen Unternehmen am Anfang das Prinzip, wir brauchen unbedingt jemanden, der vorher im Silicon Valley gewesen ist, egal ob der zur Firma gepasst hat oder nicht. Dann hat man solche Silicon Valley Menschen ins Unternehmen integriert und hat dafür dann ganz schnell the risk of trouble mit eingekauft, weil solche Leute passen einfach nicht ins Unternehmen oder beziehungsweise sie haben relativ wenig in der Regel relativ wenig vertikales Know-how von der Branche. Und das ist oft einer der Gründe gewesen, wo die angeeckt sind, dass die zu schnell zu viel anders gemacht haben. Das ist zumindest einer der Gründe. Ich würde mal fragen, aber sind die angeeckt bei den Mitarbeitenden oder bei der Geschäftsführung? Also eigentlich werden die eingekauft dafür. Das ist ja bei den Kommunen genauso, weil die müssen ja eigentlich sich schnell fortbewegen und die müssen ja schnell Erfolge schaffen sozusagen mit der Digitalisierung. Und da frage ich ja, da ist ja die Frage, passt dann die Kultur? Das ist ja deine Frage auch gewesen. Ne? Eigentlich passt dann die Kultur, die sie eigentlich mitbringen und die Dynamik, die sie mitbringen, eigentlich zur Organisationskultur, ne? die vorherrscht. Ne? Wir müssen es auch mal finanziell sehen. Also es ist eine Zeit lang so gewesen, dass das alte Business war dafür verantwortlich, dass also unheimlich viel Geld verdient wird, dass überall effizienziert wird, damit man dieses Geld, was da verdient wird, in der Digitalisierung wieder investieren konnte. Und so waren dann die CDOs in Wahrnehmung der alten Mitarbeiter oft diejenigen, die das Geld verprasst haben, was die Altmannschaft erwirtschaftet hat. Und das sorgt natürlich einfach für Konflikte. Das sind einfach solche Dinge, wo auch die Kultur, wenn dann jemand digital, eloquent, innovativ daherläuft und sagt, da ihr Alten, ihr habt ja die Zukunft verschlafen, dann wehren die sich auf ihre Art und Weise. Die fühlen sich in Frage gestellt, aber stellen dann zurück in Frage. Das klingt super spannend. Und Oliver, ich würde gerne mal so auf dieses Ost-West-Gefälle dann auch in der Wirtschaft zurückkommen, was du eben erwähnt hast. Also am Beispiel der Anglizismen beispielsweise. Haben wir sowas, und das ist eine Frage, die sich eigentlich an euch alle drei wendet, haben wir sowas wie so eine Art Bauplan, Fahrplan oder so? Ich gehe jetzt mal von so einer durchschnittlichen, vielleicht ostdeutschen Kommune aus, relativ hohes Mitarbeiteralter im Durchschnitt. Jetzt kommt da irgendwie ein junger Mann und will, sagt, ich werde jetzt euer CDO. Wie ist so der normale Fahrplan? Wie kriegt der Anerkennung? Wie kriegt der ja die Chance überhaupt da? Es muss wahrscheinlich einen Verrückten geben, der sagt, komm, mach mal was hier in Sachen Digitalisierung. Aber wie kann es vorangehen? Wie kann es erfolgreich werden? Also vielleicht darf ich ganz kurz sagen, also die Statistiken ergeben, dass CDOs vergleichsweise ältere Menschen sind. Also das heißt, also der Typus, der jetzt aktuell als CDO vorherrscht, egal ob in der Wirtschaft oder auch in der Kommune, ist nicht ein Jungspund. Und ich glaube auch, das darf ich für das KGST-Treffen im positiven Sinne sagen, dass das Netzwerk sich gerade auch durch Leute ausgezeichnet hat, von denen man wirklich sagen muss, die bringen Lebenserfahrung mit. Und ich glaube, dass für einen CDO Lebenserfahrung mindestens genauso wichtig ist wie digitale Erfahrung, weil er muss in der Lage sein, sehr unterschiedliche Menschen zu handeln. Er muss Verständnis dafür aufbringen, wenn Menschen noch nicht in der Lage sind, so digital zu handeln, wie man sich das wünscht. Und das ist eben dieser Soft Skill. Und ich meine mich auch zu erinnern, ergänzt mich dann, dass die das letzte Mal gesagt haben, dass der Communication Skill für sie aus ihrer Sicht mit der wichtigste Skill ist, den sie besitzen. Während der zum Beispiel in Stellenausschreibungen überhaupt nicht so gefordert wird. Aber in der Praxis, in der Wirklichkeit ist er extrem wichtig. Ja, wobei ich, du sagst, sind oft erfahrene. Ich glaube, bei uns im Netzwerk sind auch tatsächlich eher erfahrene Leute drin, wobei man das schon Unterschiede erkennt, auch ob es groß oder kleine Kommunen ist. Annika hat es ja vorhin gesagt, die sind auch super begehrt in der Wirtschaft tatsächlich, ne? Und dann kommt natürlich auch die finanzielle Perspektive auch mit rein tatsächlich, ne? Und gerade wenn man sich das Vergütungs- oder Gefälle auch angucken, auch von großen und kleinen Kommunen, auch da muss man natürlich hantieren. Und du hast natürlich auch schon auch junge CDOs in auch insbesondere in kleineren Kommunen, ne? Was aber auch nicht schlecht ist, die bringen ja eine extrem hohe Dynamik rein. Was Dirk vorhin fragte, naja, wie schafft man das, so reinzukommen? Die Frage ist es, ob es oft gut ist, jemanden von außen reinzunehmen, der bringt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive rein. Oder ob es gut ist, das kennen wir beides, also gefühlt ist es oft der Fall, den ich jetzt schildere, dass jemand CDO wird, der die Verwaltung schon relativ gut kennt und schon relativ gute informelle Netzwerke hat. Dann ist es natürlich schon einfacher, über diese Netzwerke auch eine Akzeptanz zu schaffen, beispielsweise. Wenn da, ich sag mal bewusst, wenn von außen gefühlt wie so ein Fremdkörper, da wird ja erstmal gegengearbeitet. Der wird erstmal längere Zeit brauchen, sozusagen, um die Akzeptanz aufzubauen. Ich wollte noch mal was sagen zu den Themen, die zeigen das ganz gut, was man auch beherrschen muss als CDO. Wir haben ein Themenvoting gemacht bei uns im CDO-Netzwerk und das Thema, was wirklich am höchsten gerankt wurde, neben den klassischen Themen wie OZG-Umsetzung von mir aus, die wir im Kontext der Digitalisierung haben, ist dieser Veränderungsprozess der digitalen Transformation und wie binde ich da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv ein. Also das treibt die sehr, sehr um. Und neben allen Erfolgsfaktoren, sag ich mal jetzt für CDOs, die gerade schon genannt wurden, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man mit Veränderungsprozessen Erfahrungen mitbringt, ne? Dass man vielleicht auch schon mal schwierigere Projekte geleitet hat oder zumindest Teil davon war, wo man gemerkt hat, das stößt eben nicht überall auf Anklang oder so, ne? Und das ist ein längerer Prozess. Ich glaube, man braucht tatsächlich auch Geduld. Man muss aufpassen, dass man, einerseits will man natürlich schnell vorankommen, andererseits ist ja dann die Gefahr groß, dass man irgendwie alle hinter sich lässt und spätestens dann hat man die Akzeptanz verloren, ne? Und ich muss sagen, vielleicht auch da nochmal zu unserem Netzwerk, das denke ich, ist auch meine Rolle, das heute nochmal zu thematisieren. Ein bisschen weiblicher könnte die CDO-Landschaft schon noch werden in Verwaltung. Also Düsseldorf, Paderborn oder Neuss beispielsweise gehen da mit einem super Beispiel voran und haben eine CDO. Ich wünsche mir auch da noch ein Bild, was etwas durchmischter ist. Weil das merkt man auch in der Diskussion, das wäre nochmal spannend, wenn wir da eben nicht nur die jungen Männer oder auch von mir aus fortgeschrittenen Altersmänner haben, sondern auch ein paar mehr Frauen noch. Da haben wir ja hier die Chance aufzurufen, weil der E-Government-Podcast wird auch in der Verwaltung gehört. Also wenn es CDOs gibt, die sich noch nicht mit der KGST in Verbindung gesetzt haben und vor allen Dingen auch weiblich sind, sofort melden. Aber es war ein lustiges Bild eben. Annika sagt das und vier Männer nicken mit dem Kopf. fast synchron. Ja, das, sehr, sehr schön. Das stimmt ja auch. Aber das ist echt unterbesetzt noch. Aber es gibt schon noch auch einige. Wenn man mal wirklich reinguckt, man muss sie halt suchen. Ne? Nicht alle sind auch so prominent, dass man sie sofort in der Presse findet oder sowas. Ich glaube, wenn man intensiv reinguckt, Paderborn haben wir beispielsweise auch eine CDO. Wir haben Ulm eine CDO. Die sind schon sehr prominent, aber ich glaube, deshalb ist der Aufruf, glaube ich, ganz gut, dass es, glaube ich, ganz, ganz viele tolle CDOs auch noch im Bundesgebiet gibt, die wir bis jetzt echt noch nicht kennen. Ich hatte neulich eine Kommunikation mit dem Landkreis Abi, Anhalt-Bitterfeld. Und da ist, glaube ich, auch eine CDO in. Die jetzt auch eine ganz tolle Veranstaltung plant in der kommenden Woche. Also ein weiteres Beispiel und dann Marc im Osten. Ja, und diese Dame hat auch tatsächlich auf der RC3 einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Den werden wir gleich mal hier mit verlinken. Und ich habe sie schon versucht, mit der KGSD zusammenzubringen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Genau. Vielleicht darf ich hier einige Statistik mit reinbringen. Also was mir aufgefallen ist beim CDO-Kompass, es gibt tatsächlich Branchenunterschiede. Also der Handel ist ein, ich würde jetzt mal männlich kritisch sagen, eher ein Macho, eine Macho-Branche, weil es dort ganz wenig Frauen gibt, eigentlich gar keine Frauen in der CDO-Rolle, wenn es zum Beispiel in den Medien vergleichsweise viele Frauen gibt. Also das heißt, auch hier entscheidet die Branche durchaus darüber, ob man sagt, Kommunikation, das ist da, wo die Frauen stark sind, Medien, da passen die rein. Und da, wo verkauft werden soll, wo so Hard-Selling-Ansätze da sind, wo man sagt, das ist eigentlich der typische Männerberuf, so spiegeln sich manchmal auch die CDOs in so, ich sag mal, Vorurteilen wieder. Aber wenn ich das so richtig sehe, einer der Hauptskills, die so ein CDO braucht, ist ja tatsächlich das Vernetzen, das Kommunizieren. Und da sind ja weder Frauen noch Männer benachteiligt. Also gerade im Networking würde ich sogar die Frauen weiter vorne sehen. Das sagt man den Vorstandsetagen. Also. Ja, Vorstände sind ja nicht immer dafür bekannt, dass sie immer topmodern sind. Aber die sind sehr gut vernetzt. Stimmt. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, dass einer der wesentlichen Kriterien, und ich will nochmal auf meinen Fahrplan, Bausteinkasten oder so zurückkommen, wie man sowas angeht, ein CDO zu etablieren. Annika, ich glaube, du warst es, die gesagt hat, eines der wesentlichen Kriterien ist die Geduld. Ist natürlich schwierig. Du hast so ein dynamisches Thema und dann kommst du, ja, als erstes brauchen wir Geduld. Das beißt sich so ein bisschen, oder? Ich würde auch ehrlicherweise nicht so anfangen und sagen, als erstes brauchen wir Geduld. So war es auch nicht gemeint. Also ich glaube aber, wir haben es einfach, man hört ja so oft mit diesen zwei Geschwindigkeiten zu tun in der Digitalisierung und auch in der Verwaltung. Und wir haben viele Themen, wo es wirklich darum geht, die auch mal zu pushen und vor allem einfach zu machen und zu experimentieren, mehr in dieses ganze Thema Rapid Prototyping, agile Arbeitsweisen und so reinzukommen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die da heranführen. Und ehrlicherweise, gestern auch in einigen Diskussionen online und so weiter, manchmal kann ich das persönlich schon nicht mehr hören, wenn dann gesagt wird, ja, in der Verwaltung ist alles so langsam. Ich glaube, das ist in keinem großen Unternehmen anders, wo man lange in Routinen gearbeitet hat, dass das vielen, vielen Menschen schwerfällt, sich von Routinen zu lösen. Und deshalb glaube ich, braucht es einen ja umsichtigen, achtsamen Umgang mit diesen zwei Geschwindigkeiten. Ne? Es ist wichtig, dass jetzt nicht irgendwie gedacht wird, das Schnelle und das Innovative und Hippe, ich drück's jetzt bewusst mal überspitzt aus, ist das Bessere. So darf das eben, glaube ich, nicht gesehen werden. Ich glaube, wir brauchen das. Deshalb bin ich persönlich auch ein Fan von Organisationsformen, die das so ein Stück weit ausnutzen. Ne? Also auch mal schauen, dass man einzelne Projekte so ein bisschen aus der Mutterorganisation rauszieht. Das machen ja auch gerade, Wien hat das gemacht, aber auch so im Ausland, wenn wir nach Skandinavien schauen oder nach Italien, Großbritannien, da gibt es ja gerade im Kontext von Digitalisierung viele Organisationsformen, die beispielsweise unter einer Rolle vergleichbar CDO solche solche Org-Einheiten hatten, die eben in agilen Projekten schneller voranschreiten und die das dann immer wieder mitnehmen, die auch mal zurückgehen in die Linie und ihre Erkenntnisse, ihre Methoden mitnehmen. Und ich glaube, so kriegen wir dann sozusagen diese zweite Geschwindigkeit auch abgebildet. Ne? Und das ist aber eine Riesenherausforderung, das zu managen, zu kommunizieren, zu transportieren, für Verständnis zu werben. Ich glaube, da lohnt es sich, dass wir alle da nochmal mehr drauf schauen und uns gemeinsam beispielsweise in diesem Netzwerk Gedanken machen, wie das gelingen kann. Heißt es also, wenn ich mich für einen CDO entscheide in meiner Organisation, dann muss ich auch meine Struktur auf Agilität umstellen? Also ich muss agiler mit Prozessen umgehen und mit Veränderungen? Also das würde ich sagen, muss man unabhängig von der Entscheidung für die Rolle eines CDO im Kontext der Digitalisierung, wobei man auch da achtsam sein muss. Also genauso wenig mag ich Diskussionen um die agile Verwaltung. Es wird niemals eine Verwaltung geben, die durch und durch agile Prozesse umsetzt. Ist auch gar nicht erforderlich, weil wir haben nun mal auch die klassische Ordnungsverwaltung. Beispielsweise jetzt gerade im Zuge der Pandemie hat sich doch gezeigt, wie wichtig das ist, auch dass wir in gewissen Bereichen so eingeübte Prozesse haben, die einfach funktionieren müssen. Wir haben aber auch ganz viele andere Bereiche, wo uns agile Methoden mit Sicherheit weiterhelfen können. Und das zu matchen, ist ja viel anspruchsvoller. Und das ist das Tolle an der Verwaltung, da werde ich jetzt auch mal für die Verwaltung werben. Das zu matchen ist viel anspruchsvoller, als irgendwo in einem hippen kleinen Startup zu arbeiten. Das ist natürlich auch schön, aber wo ganz klar alles agil ist. Ne, das ist natürlich schwieriger und eine größere Herausforderung. Da müssen wir nochmal mehr unser Augenmerk hinlenken. Wo sind denn die Themen, die ihr als oder die der CDO miteinander verknüpfen muss? Ich habe jetzt so ein paar Sachen schon genannt, aber ihr habt bestimmt eine Statistik bei der Hand, wo er sagt, das sind so die Themen, da muss man als erstes ran, wenn man diesen Fahrplan einer erfolgreichen Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie erfolgreich umsetzen möchte. Ich kann ja mal beginnen. Ich glaube, unser Statistikexperte ist dann Oliver sozusagen. Das hängt natürlich immer auch davon ab, wo steht eine Verwaltung. Also tatsächlich, wenn wir jetzt mal, also die CDOs sind ja auch die, die häufig die übergreifenden Digitalisierungsstrategien entwickeln. Und ich glaube, dass die Strategien tatsächlich eine ganz wichtige Funktion haben. Nicht unbedingt, also vor allem der Prozess dahin. Ne? Also Strategie heißt dann für mich nicht irgendwie, dass es ein Papier, das in der Schublade landet, sondern da dran hängt ja oftmals die sogenannte digitale Agenda, die dynamischer ist, die sich mit der Zeit ändern wird und auch verändern muss und so weiter. Und trotzdem steht zum Anfang dieser gemeinsame Denk- und Orientierungsrahmen, so haben wir das immer genannt. Ich glaube, das ist wichtig, je nachdem, wo die Verwaltung steht, dass man schaut, dass man flächendeckend überhaupt erstmal das gleiche Verständnis von Digitalisierung hat und davon, dass Digitalisierung Werte schaffen muss. Dass es also nicht nur darum geht, das erlebe ich beispielsweise im Kontext KI oft, wo setzen Verwaltungen denn schon KI ein? Das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, wo hilft KI den Verwaltungen weiter und wie können wir an diesen Stellen da hinkommen? Das erlebe ich ganz oft. Ich glaube, da müssen wir alle viel mehr drauf achten. Und dann braucht der CDO vielleicht auch, ich sag mal, kleine Helferlein, ohne diese Rolle runterzuspielen. Aber wir sprechen da gerne von digitalen Lotsen oder digitalen Lotsen. Also zu schauen, wie kriege ich das auch in die Fläche? Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Wer sind meine NetzwerkpartnerInnen in der Verwaltung oder auch in der Kommune, also darüber hinaus? Auch da sollte man sich Gedanken zu machen und dann eben unterschiedliche Programme auflegen im Bereich Personalentwicklung und natürlich auch parallel im Strategieprozess konkrete Projekte definieren, die ja auf Ziele einzahlen, die wir haben. Und zwar nicht auf reine Digitalisierungsziele, sondern auf Ziele für die kommunale Gesellschaft, für Bürgerinnen und Bürger, die mit Digitalisierung vielleicht wirksamer, besser erreicht werden können. Vielleicht darf ich hier ergänzen. Also im Vorfeld von unserem Netzwerktreffen hatte ich ja auch mal international nochmal insbesondere recherchiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der CDO in zum Beispiel in UK und vor allem auch in Schottland eine viel visionärere Herangehensweise hat. Also die besten Antworten auf die Frage, die du gerade gestellt hast, Dirk, die habe ich in Glasgow gefunden. Also da sind wirklich Pläne entstanden, wo ich sage, da ist eine Digitalisierungsvision formuliert worden und aber auch wirklich so formuliert worden, geworden, dass ich mir sage, die würde ich auch als Bürger verstehen, also nicht nur als Verwaltungsangestellter. Und das sind solche Dinge, wo ich glaube, auch wir ganz gut beraten sind, wenn wir nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken in Deutschland, weil die deutsche Verwaltung, das sage ich als Verwaltungsjurist, die deutsche Verwaltung ist natürlich auch was Besonderes. Die ist auch besonders stark reglementiert und so weiter. Und da ist Vision und die Strategie, wie das gerade die Annika gesagt hat, eher etwas, was noch ein bisschen unterentwickelt ist in meiner Wahrnehmung. Also diese Frage, die du gestellt hast, sollte man anhand eines Plans, wie das die Annika vorgeschlagen hat, tatsächlich individuell beantworten, um dann auch zu gucken, wen suche ich eigentlich? Das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Also wenn ich nicht weiß, wo die Vision ist, weiß ich nicht, welchen CTO ich suche und umgekehrt. Und da kannst du mal kurz ein Beispiel nennen, was an dieser Vision und Strategie von Glasgow dich so beeindruckt hat? Also erstens mal, dass überhaupt sowas zugänglich ist. Also das ist schon mal die eine Sache. Also das heißt, also ich hätte jetzt mal so eine These, ist sehr, sehr dünnes Eis. In Deutschland macht man was, aber man hat es im stillen Kämmerlein. Also wenn man jetzt solche Visionen sucht, und da gibt es auch Techniken, dann findet man solche Sachen überwiegend im Ausland. Also das heißt, da ist Open Source, was solche Informationen betrifft. Das ist also meine Wahrnehmung. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Was ich besonders toll fand, war wirklich die Aufarbeitung in einem Dokument, dass ich also dementsprechend in einem Dokument, das vielleicht 20 Seiten gehabt hat, so die großen Herausforderungen, worum geht es eigentlich, so gut erklärt fand, dass ich erstmal die Problematik sehr hervorragend formuliert fand. Dann die Frage, mit welchen Schritten geht man vor, welche Arbeitspakete oder Building Blocks, wie das die Engländer sagen, geht man an. Das war etwas, wo ich mich persönlich absolut, wo ich mich 100% mit d'accord stellen konnte. Und ich war einfach, also ich habe sowas nicht ansatzweise irgendwo in Deutschland gesehen. Beispiel die Seite der Stadt Cottbus, da ist auf der Startseite gleich eine Vision, fand ich auch sehr, habe ich vor kurzem das erst ist gesehen, natürlich alles ist neu. Ja. Also ich wollte gerade sagen, fand ich sehr beeindruckend. Also das ist ja auch das, was das Tolle ist. Wir Deutschen sind ja unheimlich lernfähig. Das heißt also, wenn wir sehen, dass andere etwas Gutes machen, dann sind wir in der Lage, diese Sachen relativ schnell auch auf unsere Gesellschaft zu adaptieren. Und das passiert ja jetzt auch. Aber ich glaube, das war gerade am Anfang doch eher noch unterrepräsentiert. Und da sieht man, dass andere Länder am Anfang zumindest weiter gewesen sind. Aber ich glaube, wie du gerade sagst, solche Beispiele werden jetzt massiv kommen. Schön auch, ja. Also was du jetzt gesagt hast, Oliver, ist ja das Thema Transparenz und Offenheit, ne, was dich da auch insbesondere auch beeindruckt hat. Ne? Und das haben wir ja tatsächlich in Deutschland auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nachzieht, ob man da wirklich die geschaut hat, wie machen das andere, aber da haben wir auch gute Beispiele, ne? Tatsächlich wie Ulm oder wie München, die ja insbesondere, Annika, du hast schon gesagt, naja, wo drückt denn der Schuh in den Verwaltungen? Ich glaube, man muss auch, das ist auch eine Aufgabe des CDOs, man muss halt beides matchen, ne? Wo drückt der Schuh in den Verwaltungen mit Blick auf Verwaltungsdigitalisierung, aber wo sind auch die Schmerzpunkte etc. bei den Bürgerinnen und Bürgern, ne? Wie hilft Digitalisierung denen weiter? Und auch das einzufangen und zu sagen, das muss in eine Strategie hinein. So macht es ja beispielsweise Ulm. Und Ulm, klar, die machen eine Digitalisierungsstrategie, die dockt aber insbesondere an das Zukunftsbild Ulm 2030 tatsächlich. Ne? Da geht es ja erstmal prinzipiell gar nicht zu sehr um Digitalisierung, sondern um die Stadt lebenswerter zu machen für die Zukunft, ne, aufzustellen. Und dann die Frage, naja, wie kann jetzt wirklich Digitalisierung und dabei unterstützen, das hinzukriegen? Und ich glaube, das zu matchen und da auch in den Dialog zu gehen mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch das Thema Digitalisierung wirklich so zu skalieren und so runterzuholen sozusagen, dass der Bürger da etwas mit anfangen kann und das auch greifbar wird. Das ist auch insbesondere Kunst, finde ich, eines CDOs, dass die gelingen muss. Vielleicht darf ich dann noch kurz ergänzen, nochmal auf die Statistik zurückkommen. Also es ist auffällig, dass mittlerweile der technische CTO statistisch gesehen am häufigsten ist. Das heißt also, es gibt in Deutschland zumindest eine ganz starke Verbindung zwischen der Frage, ist ein CTO in der Lage, wirklich technisch hochkomplexe Sachen zu bewältigen oder nicht. Von solchen CTOs, muss ich ganz ehrlich zugeben, erwarte ich jetzt auch nicht, dass sie die großen Visionäre sind. Das ist eben auch etwas, wo ich sage, das ist deren Aufgabe, sich genau um solche Standards zu kümmern, um technische Infrastrukturen etc. pp. Und das ist wiederum etwas, wo ich mir sage, das ist in anderen Ländern interessanterweise statistisch gesehen nach meinen Recherchen nicht so. Dort ist der Techniker als CDO gar nicht so sehr häufig. Dort sieht man eher das Prinzip Digitalisierung. Naja, da gibt es ja immer noch das Bild des CTO, des Chief Technical Officers. Wäre das ein guter Partner für so einen CDO? Darf ich da auch kurz antworten? Also ich glaube, dass, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es viele CTOs gegeben hat, die schnell wieder verschwunden sind. Ich glaube, dass durchaus auch der ein oder andere CTO dabei mitgewirkt hat, dass der ein oder andere CTO seinen Job verloren hat. Also das ist in der Theorie ein ideales Paar. In der Praxis war es zumindest in der Vergangenheit nicht immer optimal. Auch ich würde das gerne noch CDO. Genau, ich würde das gerne noch ergänzen. Es war ja 2015, 2016, die ehrlicherweise wie so eine Art Schlacht auch in den Fachmagazinen CDO versus CIO und der CDO ist der König ohne Königreich und solche Dinge. Ich habe das immer mit einem Schmunzeln gelesen. Natürlich hat sich der CIO in seiner Machtposition sicherlich in vielen Unternehmen und bestimmt auch in Verwaltungen bedroht gesehen oder sieht sich bedroht durch den CDO. Aber eigentlich finde ich, ist die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche sollte eine recht einfache sein. Also um jetzt auch noch meine Lanze für die Relevanz und die Wichtigkeit eines CIOs zu brechen. Gerade in Verwaltungen ist das doch Wahnsinn, was sich im IT-Bereich aktuell auch abspielt. Die Cloud-Strategien der großen Anbieter, Geschäftsmodelle müssen sich komplett verändern. Also die haben echt eine Menge zu tun. Die müssen eine komplett neue zukunftsfähige IT-Strategie entwickeln. Und das alles nochmal gepaart mit übergreifenden Digitalisierungsfragen, womöglich bis in den Bereich Smart City, Smart Region hinein, wäre ganz ehrlich gesagt einfach too much. Und ich finde das ein bisschen schade, dass, also ehrlicherweise finde ich manchmal, dass sich dann auch CIOs ein bisschen fast schon klein machen, wenn die jetzt unbedingt sagen, ich will aber auch noch CDO sein, weil allein das, was die CIOs für die Organisation tun müssen, ist echt Großes und auch sehr herausfordernd. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man da vielleicht ein Stück weit nüchterner auch auf den ganzen Aufgabenkomplex in Anführungsstrichen im Kontext der Digitalisierung schaut und eher dankbar ist, wenn man da starke Partnerinnen und Partner an seiner Seite noch hat. Vielleicht eine ganz kurze Frage. Was siehst du als einen der Hauptunterschiede zwischen dem CDO und dem CIO? Beim CIO, das ist im Prinzip die, oberste Führungskraft, mit Blick auf die IT. Und wir hatten ja vorhin gesagt, die fachbereichsübergreifende Verantwortung ist bei dem CDO ein wichtiges Wesensmerkmal in Anführungsstrichen. Der CIO kann durchaus Head of eines Silos sein, ne? Und zwar der IT. Und das ist im Wesentlichen der Unterschied. Der stellt die IT strategisch gescheit auf, während der CDO diesen fachbereichsübergreifenden Blick hat und sicherlich dieses Matching zwischen im Prinzip Business, Prozessen und IT auch im Blick haben muss. Das ist genau die Schnittstelle. Sicherlich wird ein CDO sich auch immer wieder mit IT-Architekten beispielsweise zusammensetzen, um sich da auch einfach einen Stand und so weiter zu holen. Aber im Wesentlichen ist der Unterschied, CIO als Head of IT sozusagen kann ruhig ein Silo unter sich haben. Der CDO sollte aber absolut quer sozusagen die Verantwortung für die Digitalisierung entsprechend übernehmen. Ja, ich würde es gerne mal verstärken. Also ich glaube, das Gerangel resultiert oft daraus auch, dass die Rollen nicht klar abgegrenzt sind. Ne? Wenn Rollen nicht klar abgegrenzt sind, was die Aufgaben sind, dann schaffen wir keine Synergien, sondern da gibt es oft ein Konkurrenzgerangel, sage ich einfach mal, dass das eigentlich unnötig ist. Und ich habe gerade noch mal, wir haben die Aufgaben, die wir so sehen, mal in 2018 haben wir schon zusammengeschrieben, mal in einem Bericht. Und das muss man sich einfach mal, auch das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Wir haben da geschrieben, was sind die Aufgaben und Verantwortung eines CDOs. Der CDO berät sozusagen mit seiner digitalen Expertise die den Hauptverwaltungsbeamten in sämtlichen Fragen der Digitalisierung. Er verantwortet die integrierte Entwicklung und Umsetzung der digitalen Agenda. Koordiniert sämtliche Digitalisierungsaktivitäten in der digitalen Kommune, also quasi in der Verwaltung, im Konzern und in der örtlichen Gemeinschaft. Ne? Befähigt die Akteure, das Beste aus ihren Projekten herauszuholen, treibt Innovationsfähigkeiten voran. Das sind ja nur erstmal einzelne Ansatzpunkte, die wir mal so definiert haben. Da kommen noch zig hinzu. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, kann das überhaupt eine Person alleine beispielsweise und braucht es da nicht insbesondere auch wirklich nochmal Rollenschärfung? Ne? Ich will gar nicht, also interessanter Punkt, Marc, überhaupt keine Frage. Und ich will jetzt gar nicht auf die CIOs und CEOs und CTOs eingehen. Es gibt ja noch den COO, der kommt ja noch dazu. Aber das, was du eben gesagt hast, ist eigentlich ganz spannend. Und irgendjemand sagt, König ohne Schloss oder so. Aber gehört zu den Bereichen, die du eben aufgezählt hast, gehört da nicht auf jeden Fall auch irgendwie so eine Budgetverantwortung mit dazu? Oliver nickt. Die Frage ist an mich, ja. Ja, klar. Also die Frage ist, worüber steuere ich denn sozusagen, ne? Und wie kann ich was handeln? Natürlich brauche ich zur Verantwortung gehört logischerweise auch, dass ich ein Budget zur Verfügung habe, über das ich verfügen kann und worüber ich auch zentral mal Digitalisierung vorantreiben kann und vorantreiben muss. Das wird wahrscheinlich in der Privatwirtschaft, jetzt gucke ich gerade in Richtung Oliver, der ja genickt auch, das wird ja ähnlich so sein. Und die Frage ist es aber so, ne? Also ich glaube, bei den Budgets ist es eine der sensibelsten Themen überhaupt, die es da rund um den CDO gibt, weil er ist natürlich wirklich jetzt auch tatsächlich zwischen den Stühlen, weil er ja nicht nur die Aufgabe hat, Dinge zu vernetzen, sondern er hat auch rein theoretisch die Aufgabe, Leute zu enablen. Und da sind wir natürlich wieder bei Budgets, wo wir sagen, ich führe eine neue Software ein. Das Beispiel hatte, glaube ich, vorhin irgendjemand genannt. Und plötzlich muss eine Organisation lernen, mit einer neuen Software zu arbeiten. Wer hat das Budget, um sowas zu organisieren? Ist es die IT, ist es HR, ist es der CDO etc.? Und wenn es darum geht, Kulturwandel, digitalen Kulturwandel auch anzustoßen, dann muss ich ja auch Formate zur Verfügung stellen, etc. pp. Und hier ist noch, ich glaube, bei ganz vielen Organisationen noch ein ganz großer Nachholbedarf zu überlegen, wer soll welches Budget bekommen, wofür und wie spielt es mit anderen Budgets zusammen? Und das ist eine Herausforderung. Jetzt hat der CDO ein Budget. Und wir sind hier in einem Bereich unterwegs in der öffentlichen Verwaltung, wo es teilweise Prozesse gibt, die 100 Jahre alt sind. Wie kriegt der CDO oder überhaupt die öffentliche Verwaltung das hin, genau diese alten eingeschworenen Prozesse, die im Digitalen vielleicht Prozessschritte dabei haben, die keinen Sinn mehr machen im digitalen Bereich, die sauber zu digitalisieren? Oder macht es überhaupt Sinn, solche Prozesse zu digitalisieren? Vielleicht darf ich da auch von meiner Seite aus als gelernter Verwaltungsjurist nochmal ganz kurz auf ein Grundproblem hinweisen. Also die Verwaltung ist an Gesetz gebunden und die Verwaltung tut sich immer leichter, auch irgendwie Budgetentscheidungen zu treffen, wenn irgendwo geschrieben steht, dass man für irgendwelche Dinge gesetzlich die Aufgabe hat, Sorge zu tragen. Es gibt gerade im digitalen Bereich aus meiner Sicht immer auch diesen Blick auf den Gesetzgeber, ja dann sag doch endlich mal, wofür wir Geld ausgeben sollen, sonst müssen wir das ja selber irgendwie für uns entscheiden. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass der Gesetzgeber solche Fragen, die du gerade gestellt hast, dass wir die auch mit Hilfe der Legislative auch einfacher und schneller beantworten können. Also man hat Gemeindeordnungen, man hat alle möglichen Arten von Gesetzen, um solche Fragen auch zu beflügeln. Das heißt, eine Änderung der Prozesse muss von der Gesetzgebung herkommen. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt eine Branche, das ist die Gesundheitsbranche. Und die Gesundheitsbranche hat einen prominenten Gesundheitsminister und der ist jetzt doch relativ brachial vorgegangen und hat gesagt, okay, liebe Krankenkassen, ihr wollt nicht freiwillig, dann werde ich euch beflügeln durch neue Gesetze. Ihr werdet digitale Gesundheitsanwendungen bekommen, ihr werdet eine elektronische Patientenakte bekommen etc. pp. Das sind alles Dinge, wovor eine Krankenkasse gesagt hat, wenn ich den Auftrag nicht vom Gesetzgeber habe, muss ich nicht unbedingt tätig werden. Und das ist in der allgemeinen Verwaltung übertragen, gar kein so großartig anderes Thema. Das heißt also, hier sind wir durchaus immer in der Lage, auch durch den Gesetzgeber Dinge zu beflügeln. Dafür hätten wir zum Beispiel eine Digitalisierungsministerin, die könnte sowas anstoßen. Gibt es ja nur in den Bundesländern. Ja, ich glaube, so, ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Wir haben auch verschiedene Arten der Verwaltungsdienstleistungen. Also ich glaube nicht, dass man alles mit gesetzlichen Aktivitäten untermauern kann. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, da muss auch viel Antrieb von innen kommen, um Sachen neu aufzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann wird es halt individuell. Ich muss mir immer überlegen, lege ich den Schwerpunkt auf Breite und gleiche Standards oder lege ich den Schwerpunkt darauf, dass eine schnelle Gemeinde schnell agiert und eine langsamere Gemeinde eben auch langsamer. Und das sind dann eben Dinge, wo ich mir sage, das hat beides immer Vorteile und Nachteile. Ich will es ja auch gar nicht empfehlen. Ich wollte nur sagen, dass da, wo nicht von sich aus gehandelt wird, ist es natürlich auch sehr optimistisch daran zu glauben, dass man von sich aus dann irgendwann früher oder später Traktion gewinnt. Oliver, dann lass mich ein Beispiel mit ins Feld oder in den Ring werfen. Annika scharrt auch schon mit den Hufen, glaube ich. Aber OZG ist, glaube ich, gesetzlich, was habe ich da eben für ein Geräusch gehört? Ist aber ein Beispiel dafür, dass ein schmerzhaftes. Ich glaube, es... Aber das sind die Beispiele. Genau, das sind die Beispiele. Ja, okay. Okay, nächste Runde dann, okay? Machen wir nochmal in der Runde OZG-Erfahrung. Noch eine. Genau. Ja. Annika, du wolltest auch noch was sagen eben. Ich wollte das nur nochmal aufgreifen. Also ich glaube nicht, dass es allein reicht. Sicherlich kann hier und da auch mal aus der legislativen Ecke, so nenne ich es mal, über Gesetzesänderung Innovation angetrieben werden. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das so der Hauptpunkt ist. Also gerade so Beispiele wie Elfe beispielsweise, also einfach Leistung für Eltern, die haben ja gezeigt, dass da sozusagen sogar erst dieser optimierte, nutzerzentrierte Prozess stand und man dann geschaut hat, wie müssen sich eigentlich Gesetze, Verordnungen verändern, damit wir diese Leistung auch so anbieten können. Und ich glaube, da war es ein großer Vorteil, dass man mal mit Beteiligten gemeinsam gesehen hat, wie einfach könnte es eigentlich gehen, wenn. Ne? Und da hatten wir ja sozusagen diesen umgekehrten Weg. Deshalb vermutlich gibt es da kein Patentrezept. Was mir nochmal wichtig ist an der Stelle, weil ich glaube, das ist auch vielleicht manchmal schon fast so ein kleiner, so ein Steuerungsfehler in Anführungsstrichen, der passiert. Natürlich kann der CDO in einer großen Verwaltung nicht jeden Prozess irgendwie mit umkrempeln. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und deshalb ist mir wichtig, auch nochmal einmal zu sagen, dass auch die Fachbereichsleiter eine ganz, ganz wichtige Gestaltungsverantwortung im Kontext der Digitalisierung haben. Und da sind wir ja genau bei diesem Enablement auch so ein Stück weit, was Oliver vorhin ansprach. Und auch bei den von mir aus den digitalen Lotsinnen und Lotsen. Wir müssen das auch mehr in die Fachbereiche kriegen. Und das darf nicht passieren, dass die denken, wir haben jetzt einen CDO und der soll mal bitte machen. Und ich lege mir meine Füße hoch und ne, ich weiß, dass es in deutschen Verwaltung ganz, ganz viele tolle Fachbereichsleiter gibt und manchmal auch den umgekehrten Weg, dass Innovation von da echt auch angetriggert wird. Aber natürlich auch umgekehrt und will sagen, da müssen wir drauf achten, dass wir schon diese Umsetzungsverantwortung für die Digitalisierung nach wie vor auch so dezentral auch lassen. Ne, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht darf ich nochmal einen ganz provokativen Satz sagen. Wir müssen ihn ja nicht veröffentlichen. Ich glaube, eines der interessantesten Diskussionspunkte ist momentan die Frage öffentlicher Dienst und Homeoffice. Also wir haben momentan eine Erwartungshaltung vom Staat gegenüber der Wirtschaft zu sagen, enabled euch zu Homeoffice. Und ihr müsst Homeoffice anbieten, hat aber selber in der gleichen Disziplin nicht gerade Bestnoten erzielt. Und ich glaube, das ist eben auch einer der Punkte, wo, also sagen wir mal, der CDO auch eine Rolle spielen muss, aus meiner Sicht, in diesen Aktivitätsfeldern zu gucken, wie kriegen wir etwas enabled, was also diese Gesamtheit betrifft, nämlich die Infrastruktur und alles mögliche andere und Kultur. Ja, aber Homeoffice heißt ja nicht nur, den Rechner ans Sofa ins Wohnzimmer zu stellen, sondern das Thema ist, worüber die ganze Zeit reden, nämlich auch die Prozesse entsprechend anzupassen. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Schwieriges. Ich würde gerne noch mal ein Thema ansprechen. Annika hatte vorhin Achtsamkeit, Marc hatte Werte ins Feld geworfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt gerade so in diesen Pandemiezeiten, man merkt schon selber, und ich muss auch ein Team führen, wie man wirklich Tag für Tag von morgens bis spät am Nachmittag vor dem Bildschirm sitzt und in diesem Bildschirm schaut, von einer Zoom in die nächste Teams und was es da alles gibt, Session springt. Ich glaube, dass dieses Thema Achtsamkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der gerade so bei Dynamik, Digitalisierung, jetzt noch die Pandemie dazu, immer wichtiger wird. Ich weiß gar nicht, wie oft du Achtsamkeit vorhin einfach so selbstverständlich gesagt hast. Ich hätte es vor einem Jahr vielleicht gar nicht in den Mund genommen oder so, dieses Wort. Aber ich glaube, gerade bei Digitalisierung, wenn wir über CDO reden, ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man auch in dem vorhin genannten Feld der Geduld öfter mit einfließen lassen muss. Ich glaube, ohne Geduld, ohne die von euch angesprochene Kommunikation und ohne Achtsamkeit wird so ein CDO nicht erfolgreich sein. Es sollte jetzt kein Schlusswort sein. Ich dachte, jetzt sagt ihr was dazu. Das klang aber so perfekt. Das klang. Nee, da kann man kaum noch was hinzufügen. Das stimmt tatsächlich. Aber was noch hinzukommt, ist auch eine gewisse Beharrlichkeit tatsächlich. Das ist vorhin das Thema Geduld. Das hat Annika ja auch gesagt, es geht jetzt nicht darum, zuerst reinzugehen und sagen, ihr müsst Geduld haben sozusagen. Ich glaube, wir müssen über Strecken echt einen langen Atem haben als CDO. Ne? Der CDO braucht wirklich einen langen Atem. Das hat aber nicht nur was mit Digitalisierung zu tun. Das hat doch eigentlich immer was mit Veränderungsprozessen zu tun. Man braucht auf jeden Fall einen etwas längeren Atem als die dagegen sind, sozusagen, um Dinge umzusetzen. Und trotzdem muss der CDO, es ist bei Achtsamkeit, achtsam in die Organisation, um die Organisation und die Mitarbeiter nicht zu überfordern, aber auch achtsam mit sich selber umzugehen, um nicht über diesen Schnelligkeitszyklus wirklich zu schnell umsetzen zu wollen und sich selber dabei zu vernachlässigen und die Gefahr zu laufen, tatsächlich auch persönlich, ich sag mal jetzt, nimm den Begriff einmal, zu scheitern tatsächlich, ne? weil man einfach zu viel und zu schnell etwas will. Vielleicht darf ich da einfach nochmal mit einem Zitat kommen. Ich weiß, das ist natürlich jetzt auch wieder kontrovers. 2014 habe ich im Flugzeug einen Spitzenbeamten aus Bayern getroffen und habe ihn gefragt, was glauben Sie, wie lange wir brauchen, bis E-Government in Deutschland Fuß fasst? Und dann grinste er mich an und sagte, Herr Merx, da muss eine ganze Generation von Verwaltungsbeamten erstmal in Pension gehen, bevor dieses Ziel erreicht werden kann. Und er sagt, ich sage nur, das sind Selbstwahrnehmungen gewesen der Verwaltung und ich war damals aus meiner Sicht erstmal völlig desillusioniert. Die Frage ist natürlich trotzdem, das muss man sich einfach mal stellen, wird man eine bestimmte Generation, die auch ganz tief in der Verwaltung drin ist, wird man diese Menschen digitalisieren? Ich glaube wirklich, mit Geduld alleine ist es da nicht immer einfach. Das gefühlt wird das auch nicht reichen, was du gerade sagst, nach dem Motto, es ist ja nicht so, dass auf einmal eine Generation von Menschen weg ist und dann kommt eine aufgeschlossene Generation nach, sondern die sind ja auch sozialisiert von denen, die vorher da waren tatsächlich. Also von daher, ich glaube, da braucht schon andere Mechanismen, um da zu einer Veränderung zu kommen. Ne? Aber wir diskutieren es gefühlt immer ein bisschen negativ. Es gibt auch extrem gute Beispiele, wie etwas funktionieren kann. Elfe war vorhin schon mal so ein Beispiel, wo wir ja gesehen haben, naja, klar kann man Prozesse ändern. Auch Elfe kann man bestimmt noch viel besser machen. Die Frage ist ja, brauche ich überhaupt so einen Antragsprozess dafür oder kann sowas nicht automatisch laufen? Es ist aber ein Ansatz, der diskutiert worden ist, der gefühlt, auch das hat man ja gesehen, es hat, glaube ich, 2 Jahre gedauert, ne, bis so ein Gesetz dann oder die Gesetze geändert worden sind. Also von daher, aber man sieht ja den Erfolgsfaktor, was es heißt, wie komme ich zu so einem Prozess? Und dieser Erfolgsfaktor heißt ja ganz stark, nutzerzentriert und nutzerorientiert wirklich auch zu arbeiten. Dadurch ist ja dieser Prozess entstanden und nicht aus einer Verwaltungslogik zu denken und die Prozesse dahin zu verändern, sondern wirklich aus der Nutzerperspektive, aus der Nutzerlogik an Prozesse heranzugehen und zu gucken, wie können sie dann am besten ablaufen. Und dann kommen wir beispielsweise auch zu solchen Dingen wie Elfe in Bremen. Ich glaube, auch wenn Verwaltungsbeamten und auch gerade die bayerischen Verwaltungsbeamten nicht unbedingt als die veränderungsbereitesten und spritzigsten Innovateure gelten, ich glaube, das ist falsch, das Bild. Und wenn wir unsere Verwaltung, die Annika hat es, glaube ich, vorhin auch gesagt, einfach mal machen lassen, einfach mal Dinge ausprobieren, tun. Es gibt in diversen E-Government-Gesetzen die Experimentierklauseln. Ich denke, da kommen wir schon ein Stück voran. Wenn wir einfach mal Sicherheit geben, zu sagen, probier diesen Prozess aus, wenn er funktioniert, mach mal damit weiter oder feil noch dran rum, statt einfach sich an diese alten, 100-jährigen Prozesse zu halten. Und ich glaube, Kommunikation müssen wir tatsächlich lernen und wir müssen gerade im Kontext der Digitalisierung die subjektiven Vorteile, die mit unterschiedlichen Digitalisierungsprozessen verbunden werden, mehr herausstellen. Also bei Bürgerinnen und Bürgern ist das über die Nutzerzentrierung der Fall und über eine einfache Art der Kommunikation, das hatten wir schon, aber auch innerhalb der Verwaltung. Und ich glaube, so kann ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und ich glaube auch nicht, dass das nur eine Generationsfrage ist, aber ich sag mal, die vielleicht etwas verschlossener sind, was neue digitalisierte Prozesse angeht, kann ich so eben wertebewusst machen. Und wenn ich jetzt, ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich führe ein Mitarbeiterportal ein, denken vielleicht viele, oh Gott, noch mehr Technik und irgendwie, ich bin schon froh, wenn ich mit meinem Programm hier klarkomme und was soll ich jetzt noch alles im Mitarbeiterportal künftig machen? Wenn man dann aber merkt, ein Urlaubsantrag dauert halt in Zukunft nicht mehr auf dem Dienstweg einige Tage, wenn ich mal spontan was machen will, sondern ich kann es dann wirklich sicher eben online beantragen und es ist ganz einfach, beispielsweise jetzt mal, es fällt mir gerade so ein, dann glaube ich, sehen da viele einen Vorteil und entdecken für sich, dass das echt praktisch ist. Und komischerweise ist das ja eigentlich total simpel, aber es fällt uns manchmal schwer, umso mehr man fachlich im Thema ist, die ganz einfachen Vorteile aus Nutzersicht zu kommunizieren, glaube ich. Und das müssen wir sicherlich mehr tun. Nee, ich sage, wir haben echt einen guten Hebel gerade. Wir haben, das finde ich auch sensationell gut. Ich glaube, wir haben nicht einmal das Wort Corona-Pandemie in diesem Podcast bis jetzt verwendet. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und trotzdem ist es wichtig, weil ich glaube, dass bei allem Schlechten auch viel Gutes dahinter steckt, was die Prozesse angeht. Ne? Und ich finde es phänomenal, das kann man auch mal echt loben, wie flexibel Kommunen beispielsweise auch waren, um die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ne? Und da steckt ja auch ein Hebel. Ich glaube auch, dass die Bürger und Bürger mittlerweile mehr gewöhnt sind, online zu machen, vielleicht auch mit ihren Verwaltungen. Und vielleicht können wir das wirklich schaffen. Und das muss das neue Muster sein in Zukunft, dass wir das beibehalten und ausbauen und nicht wieder, ob das der Arbeitsplatz ist oder ob es die Serviceangebote sind, in alte Muster zurückfallen. Ich glaube, München war es sogar, also nicht die Stadt München, sondern das Land. Bei der Kfz-Zulassung war das nicht so, dass die sozusagen Experimentierklausel eingebaut haben, dass man jetzt nicht mehr mit der Signatur arbeiten muss, sondern dass man mit einem einfachen Login tatsächlich jetzt sein Kfz anmelden muss. Und die Zahlen sind, glaube ich, keine Ahnung, wie nach oben geschossen. Und auf einmal geht's, ne, aus dieser Notsituation heraus. Genau, das war das Land Bayern. Das Land Bayern war das, ne? Genau, und die haben das einfach mal entschieden. Und es sind 1.900% oder 1.300% mehr Nutzungen der Kfz-Zulassung. Und das ist schon mal gigantisch. Und das war auch Beispiel für ganz Deutschland. Also kurz danach hat das KBA dann auch das für ganz Deutschland gekippt. So, und da müssen wir viel, viel schneller hinkommen, experimentieren und dann in die Fläche umsetzen. Und das muss der Weg sein. Aber ich glaube, ohne Corona hätten wir vielleicht dieses Experiment auch in Bayern nicht gewagt, sage ich einfach mal so. Von daher jetzt den Hebel zu setzen. Und wir sehen ja daran, es funktioniert. Und wenn das da funktioniert, funktioniert es in anderen Bereichen auch. Genau, ich warne aber davor, dass wir wieder mit irgendwelchen Leuchttürmen anfangen. Weil Leuchttürme bringen gar nichts. Die haben keine weite Strahlkraft und das ist kein Experiment. Das ist einfach nur ein Herausstellen, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Experimente sind anders. Experimente sind gleich so weit gedacht, dass es ausrollbar ist auf den ganzen Grund. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir jetzt nicht diese 1.900% als Benchmark nehmen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge Schatten, Thorsten. Ich weiß nicht, von welchen Zahlen wir da kommen. Aber ich glaube, um vielleicht auch den Bogen zum Beginn der Sendung nochmal zu schlagen, mit diesem Roundtable, mit dieser Runde, die ihr bei der KGST habt, wo ihr kommuniziert untereinander, wo ihr diese Erfolgsgeschichten miteinander besprecht. Ich glaube, das ist genau das Richtige, um diese Digitalisierung in den Kommunen in Form dieses CDOs, wie hat man gesagt, der CDO, das heterogene Wesen voranzutragen. Und ich glaube, das braucht es einfach. Was ein schönes Beispiel ist, wie schnell sich Prozesse ändern, ist ja auch der Einsatz von Geldkarten und Kreditkarten. Jetzt in diesen Zeiten, davor war Deutschland immer ganz, ganz weit hinten und jetzt gibt es einen Grund dafür und zack, macht man es. Es ist verrückt, aber es ist so. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Das glaube ich auch, es war eine sehr schnell vergehende Zeit. Es war eine interessante Runde. Thorsten, vielleicht sagst du noch mal ein Schlusswort dazu, aber es hat mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank euch zu so früher Stunde. Genau, ich habe noch was vor dem Schlusswort. Vielleicht sagen wir ganz einfach nochmal, wohin sich denn ein interessierter CDO wenden kann, wenn er gern an diesem Zirkel mitmachen möchte. Man kann sich natürlich immer gerne an uns wenden, kgst.de oder auch gerne über Twitter. Mein Twitter-Handle ist @krellmannannika und uns schreiben, wobei ich auch ganz ehrlich direkt hinzusagen muss, Marc hat es schon angedeutet, auch wir haben irgendwo eine Kapazitätsgrenze, heißt wir haben jetzt 40 CDOs zusammen und das Netzwerk ist so gesehen erst einmal voll, in Anführungsstrichen. Wir überlegen uns aktuell noch Formate, um das zu erweitern, weil das würden wir gerne tun, dass wir schauen, dass wir unser Netzwerk noch größer spinnen, weil wir haben natürlich zum Glück mehr als 40 CDOs in Deutschland. Nur da bitte ich ja noch ein bisschen um Geduld mit uns sozusagen, weil wir noch schauen müssen, welches Format wir da am besten wählen können, um auch möglichst viele Köpfe dann zusammenzubringen. Aber der Aufruf ist trotzdem toll, dass die CEOs, die es gibt, sich bei uns melden, die wir noch nicht so auf dem Radar haben, denn je mehr im Überblick wir haben, desto mehr können wir auch vernetzen. Und von daher bin ich auch froh, dass wir mit Oliver echt einen guten Kontakt haben. Und wir haben jetzt gesehen, wir haben es in den Dachraum schon geöffnet. Und wenn wir es jetzt punktuell auch hinkriegen, dass wir sozusagen die kommunalen CDOs mit den Wirtschafts-CDOs mal vernetzen und wir da auch voneinander lernen können, ich glaube, das sind die Wege, die wir auch gehen müssen, wo dann wirklich alle von profitieren und vor allem die Bürgerinnen und Bürger. Genau, also meldet euch gern bei uns, @kgst_de ist auch bei Twitter. Und ich sage auch nochmal, wir hatten es ja vorhin, gerne natürlich auch die weiblichen CDOs. Wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal einen netten DCDO-Stammtisch hin. Ich bin gespannt. Vielleicht als Beginn auf Clubhouse. Ja. Genau, dann ich bedanke mich bei euch, auch zu dieser frühen Stunde. Vielen Dank. Alle, ich gucke in frische Gesichter und wir werden uns weiterhören. Ja, Dirk, dein Gesicht ist auch frisch. Schade, wir hätten Freunde werden können. Genau, mit diesem kleinen Scherz verabschieden wir uns. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und, schönes Wochenende. Wir hören uns. Schönes Wochenende für die, die es am Wochenende hören. Und wir hören uns bald wieder. Und jetzt noch ein klein wenig Musik zum Ende. Auf Wiederhören. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.